Dann beginnt der Menschheit, steckt die Krankheit in den Seelen. Und ich habe mir geschworen, schneller zu sein als sie sind. Blind vor deinen Augen, siehst du es nicht kommen? Der Schatten, der dich überkommt, denn der Schrecken des Krieges er naht. Spürst du die Gefahr von Bombe, der bist überrascht? Im Schlaf und Traum gefangen, ewige dunkle schwarze Nacht. Du erwachst, denn es den Morgen nicht aus deinem Bett. Es bleibt für immer dunkel, wenn dein Leben dich verlässt. So dunkel wie die Seelen durch das Gift geworden sind. Tiefes dunkles Schwarz und der Hass, er vergiftet deinen Verstand, doch brennt er stärker als das Feuer. Ganze Städte nieder in dem blinden Zorn. Töten. Siegen nicht aufhören, sich zu töten. Das Töten endet niemals im Namen eines Gottes. Siegen nicht aufhören, sich zu töten. Das Töten endet niemals zur Verteidigung der Freiheit. Siegen nicht aufhören, sich zu töten. Das Töten endet niemals als Mittel der Verzweiflung. Siegen nicht aufhören, sich zu töten. Das Töten endet niemals. Wann werdet ihr es lernen, dass dies alles nichts bewirkt? Denn ein Parasit ernährt sich nur so lange von dem Wirt, bis er ihn dadurch zerfrisst. Die von Hass zerfressenen Seelen, Blick in ihre Augen können nicht sehen. Blind sind sie geworden, durch falsche Motive getrieben. Und kannst du denn noch fliehen? Stürmen Soldaten in dein Haus? Ist der Spaß für dich vorbei? Kugeln sprechen nur die Sprache der bitteren hohen Gewalt. Und deine Familie, sie ist in Gefahr, nur weil du nichts unternimmst. Doch scheinbar hast du nicht verstanden, was es für dich noch bedeutet, wenn Realität mit dem Schrecken verschwimmt. Nimmt der Terror die Gestalt an, in jeglicher Form, unter jeglicher Flagge und zu jeder verdammten Zeit. Töten. Siegen nicht aufhören, sich zu töten. Das Töten endet niemals im Namen eines Gottes. Siegen nicht aufhören, sich zu töten. Das Töten endet niemals zur Verteidigung der Freiheit. Siegen nicht aufhören, sich zu töten. Das Töten endet niemals als Mittel der Verzweiflung. Siegen nicht aufhören, sich zu töten. Das Töten endet niemals.